Feind mit Schmerzen nicht geboren. Bin zum Sohn der Söhne auserkoren. Hab ihre Liebe investiert. Und sie wärmt mich, wenn's mich friert. Die Mutti, ja, die Mutti. Ja, meine Mutti. Sie hält die Hände über mich. Und ohne Mutti, dann geht's auch nicht. Manchmal schimpft sie noch mit mir. Dann bin ich extra lieb zu ihr. Ja, Mutti ist der Hit. Jo, jo. Und wenn sie weint, dann weine ich mit. Jo, jo. Sie hat so graues Haar. Jo. Weiß alles besser, wunderbar. Sie wäscht und bügelt gern für mich. Jo, jo. Das tun die anderen Frauen nicht. Sie ist die Frau, die mich versteht. Jo, jo. Was bei anderen Frauen so gar nicht geht. Die Mutti, ja, die Mutti. Ja, meine Mutti. Sie bringt nur Leckeres auf den Tisch. Sag, jo, jo. Fremde Frauen sind nicht gut für mich. Ich respektiere die Mutti sehr. Jo, jo. Darum haben andere Frauen schwer. Jo. Ja, Mutti ist der Hit. Jo, jo. Wenn sie weint, dann weine ich mit. Jo, jo. Sie hat so graues Haar. Jo. Weiß alles besser, wunderbar. Stirbt, tot, tot. Und was mir den Appetit verdirbt. Jo, jo. Sie war immer für mich da. Jo, jo. Komm ich denn wohl auch ohne Mutti klar? Die Mutti, ja, die Mutti. Ja, meine Mutti. Ja, da bin ich ganz allein. Jo, jo. Ich kann nur schlecht alleine sein. Jo, jo. Oh Mutti, das ist ungerecht. Jo, jo. Mit 52 ist das für mich schlecht. Scheiß schlecht.